Die Parodie ist überall zu haben. Im Kino, im Fernsehen, im Theater, auf den Einbänden der Paperbacks. Die Parodie auf den Tod. Tod dekorativ gemacht, konsumierbar, ästhetisch. Der hier, original, war hässlich, blutig, gemein. Jedoch gefällt hatte er nicht Lindy. Der kleine Mann, vom Schock ernüchtert, hatte sich verdrückt. Eugene McInnes wählte zittrig und nutzlos die Erste-Hilfe-Nummer. Williams war abgeschwankt durch die Dunkelheit zum Polizeirevier. So blieben auf der Szene nur Romilly Foster und ich. Und, sterbend auf dem Boden, Delia. Mr. Gardiner. Nicht sprechen, Delia. Ich muss sprechen. Der Arzt kommt gleich. Schmerzen. Es tut weh. Können wir denn gar nichts tun? Nichts. Das habe ich nicht verdient. Nein, Delia, das hat niemand verdient. Ich konnte nicht anders. Nie etwas für mich gehabt. Und sie hatte so viel Geld und Kleid und hatte eine Tasche. 40 Guinness wert. Oh!